Eine Hunterin läuft durch Payon, die Stadt der Menschen, die mit Pfeilen rumfuchteln. Da sitzt auf einem Weg eine Blaupriest. Was hier da wohl macht? Ist hier jemand gestorben, denkt sich die Hunterin. Sie spricht die Alte an. Gute Frau, kann man Ihnen helfen? Frag dich. Ich schaue sie an. Die Priest steht auf. Ich bin daraufhin verwirrt. Sie sitzt auf einem alten Vogelnest. Da drin liegen 4 Berserk-Potionen. Ich guck ein zweites Mal genauer hin. Die Priest zeigt mit den Finger drauf. Setz dich wieder drauf. Sie sagt kein Wort. Ich frage sie, was wird das? Versuchen sie Berserk-Potionen zu brüten wie ein Huhn die Eier. Ja, sagte sie. Ich lach mich weg. Warum machen Sie sowas? Und was zum Geier? Hä? Wo haben Sie das Nest her? Sie Priest antwortet. Das Nest habe ich den Pickys geklaut. Ich habe es gefunden. Ich kann es nicht glauben, bin ich hier im Irrenhaus geladet. Ich nehme einen Pfeil und ramme mir das Teil mit aller Macht in den Hintern. Oh shit, das ist doch kein Traum. Die Priest spricht, wollen Sie sich selbst den Teufel austreiben? Oder warum tun Sie sich das an? Nein, sage ich, ich dachte, ich träume. Warum versuchen Sie, Berserk-Potionen zu brüten? Das funktioniert nicht. Und ich zeige mit dem Finger auf ein Haus, wo viele reingehen, wenn sie im Kampf verletzt wurden. Die Priest sagt, wir Nonnen haben nicht viel und Geld schon gar nicht. Darum versuche ich das Unmögliche. Mit Gottes Kraft wird es gelingen. Die Hunterin kratzt sich am Kopf und sagt, klingt einleuchtend, aber es braucht wirklich ein Wunder, wissen Sie. Das ist eine Chemikalie, es lebt nichts. Die Priest steht plötzlich aus, nein, sie springt auf. In Rekord steht sie auf, wie von einer Zange gebissen. Unfassbar, ein Wunder, Wunder. Es spüfen Berserk-Potionen. Die Priest sagt, oh Mann, das Wunder ist geschehen. Die Hunterin, ich bin sprachlos, aber schauen Sie, die hauen ab. Die Priest sagt nix, guckt nur und kann es nicht verhindern. Die kleinen Flaschen laufen weg direkt zur Kafra, nehmen sich ein Free-Warp-Ticket und teleportieren sich nach Komodo. Von Weitem hört man noch rufen in einer totalen Babystimme. Mich könnt ihr in Komodo kaufen. Wir sind doch nicht blöde. Spricht, sehen Sie, Miss Hunterin, wenn die sich selbst verkauft haben, wird eine zurückkommen, werden von dem da drüben gefickt. Und es kommen wieder neue. Die Zenis gehen an unseren Orden. Der Pronterer Orden, der Priester.